keinem Armen, keinen Kuss. Du bleibst gebannt an deiner Stelle, verdien ich Sentan solchen Gruß. Gott dir zum Gruß, den fremden Mann willkommen heißen. Seh mal, nicht der gleich dir das Gastrecht spricht er an. Lang ohne Heimat geht auf fernen, weiten Reisen. In fremden Landen er der Schätze viel gewann. Seinem Vaterland verwiesen, für einen Heer reichlich Lohn. Sprich, Senta, wird es dich verdrießen, wenn dieser Fremde bei uns wohnt. Bleibt hier allein. nicht die vom Himmel glaub.